In der Demokratischen Volksrepublik Korea wird der Bau des Kraftwerkes Tansan kräftig forciert. Die Forscher der Kim Il-sung-Universität, der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der Medizinwissenschaften, der Hochschule für Kohlenindustrie Pyongsong und der Erzberg-Hauptverwaltung in Tansan erfanden und führten auf dem Bauplatz des Kraftwerkes Tansan die neuen Sprengmethoden ein und trugen damit zur Erhöhung des Bautempos für Wassertunnel des Kraftwerkes aktiv bei. Die Angehörigen der 6. Brigade der Verwaltung für Jugendstoßabteilung Kampf um hohes Tempo nutzen beim Bau des Kraftwerkes Tansan Nummer 6 die Kraftfahrzeuge maximal aus, führen die fortschrittlichen Baumethoden aktiv ein und erfüllen den Tagesplan mit über 120%.